Какие возможности для проведения активного отдыха есть в Австрии? Österreich, Land am Berge. Österreich liegt in Mitteleuropa südlich von Deutschland und nördlich von Italien. Österreich ist ein Binnenland, das heißt, es hat keinen Zugang zum Meer. Das Besondere an Österreich sind seine Berge. Zwei Drittel des Landes liegen in den Alpen, dem größten Gebirge Europas. Der höchste österreichische Berg ist der Großglockner mit 3797 Metern. Land am Berge, Land am Strome, so beginnt die österreichische Nationalhymne und könnte, auf die Landschaft bezogen, nicht treffender sein. Urlaub in Österreich heißt Bergsteigen in reinster Bergluft, Schwimmen in kristallklarem Wasser, Radfahren entlang der Flüsse oder Seen, Stadtbummeln durch Wien, Salzburg oder Graz. Im Winter erwarten Sie gut präparierte Loipen und Pisten. Die Auswahl der Pisten ist schier grenzenlos und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wandern Sie gern, auch mal etwas alpiner, aber ohne Seil, Pickel und Steigeisen? In Österreich finden Sie wunderschöne Wanderrouten für alle Ansprüche. Die Wege sind bestens markiert und weisen Ihnen den Weg zur nächsten bewirteten Almhütte. In luftiger Höhe mit Blick auf die Berge, dazu Schinken, Käse, Brot und ein Bier. Was gibt es Schöneres? Ob Sie in Familie reisen oder als Sportler, die Alpenrepublik Österreich hat für jeden etwas zu bieten. Oder möchten Sie nur gemütlich spazieren gehen, den Tag genießen und sich an kulinarischen und kulturellen Schmankerln erfreuen? Tauchen Sie ein in die unberührte Natur Österreichs. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren und bezaubern.